الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى متأنزغن شرح ويتر فن حلية طالب العلم فن شيخ بكر أبو زيد رحمه الله. Und wir machen heute, inshallah, den zweiten Kapitel. Wer erinnert uns an dem ersten Kapitel erstmal? Wie hieß der erste Kapitel? Oder worum ging es? Es ging um die Anstandsregel des Schülers gegenüber sich selbst. Sich selbst, genau. Die Anstandsregel des Schülers gegenüber sich selbst. In diesem Kapitel, nachdem wir gelernt haben, wie ein Schüler im Allgemeinen oder welche Eigenschaften soll er besitzen, damit er auch einen gesunden Erwerb machen kann, werden wir über die Art und Weise von der Suche und der Aneignung des Wissens. Wie mache ich mir Talab al-Ilm oder wie lerne ich? Also Talab al-Ilm, wie gesagt, also wenn man das hört, man denkt, das ist jetzt nur Fachleute und so weiter und so fort, aber im Allgemeinen, wie tut der Muslim seine Religion lernen? Ja? Wie fängt man an? Mit welcher Art und Weise? Worauf soll man achten? Und so weiter und so fort. Okay? Yani, Sheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah sagte über die Aneignung. Also der redet über die Art und Weise von der Aneignung oder von dem Erwerb und seine Stufen. Yani er hat Stufen natürlich, genauso wie man, egal welche andere Aktivität macht, gibt es mehrere Stufen. Wenn man Sport macht, gibt es mehrere Stufen, beim Studium gibt es mehrere Stufen und so weiter und so fort. Auch bei dem Erwerb von Al-Ilm. Sheikh Rahimullah am Anfang sagte, es gibt drei Grundsätze, drei wichtige Sachen. Drei Grundlagen, die man kennen muss, bevor dass man über die Art und Weise redet. Das erste ist, was die Ulema sagen, man lam yutqin al-usul, hurim al-usul. Derjenige, der die Usul nicht beherrscht, erreicht niemals sein Ziel. Yani der die Grundlagen nicht beherrscht, erreicht niemals den Ziel. Das heißt, wenn du يعني lernen möchtest, müsstest du erstmal anfangen mit den Grundlagen anfangen. Ja? Mit den Grundlagen der Aqidah, mit den Grundlagen von der Manhaj und so weiter und so fort. Und nicht mit einzelnen Themen anfangen. Versteht ihr die Sache? Mhm. يعني zum Beispiel, du findest jetzt jemand, wenn du ihn über die Grundlagen fragst, er hat keine Ahnung. Er weiß nicht, wie er richtig betet, er weiß nicht, wie er richtig Wudu macht. Wirklich, wirklich. Und so weiter. Aber er nimmt dir ein Thema über die bekannten Themen, die man hört von Takfir und von dies und von das und er fängt, da sagt der Gelehrte, sagt so und der Sheikh sagt so und so weiter und so fort. Das heißt, er fängt nicht mit den Grundlagen an, sondern er nimmt sich oder er wählt sich ein Thema aus und er beschäftigt sich damit, nur weil dieses Thema ihm passt, gefällt ihm. Ja? Dir gefällt dieses Thema, ihm gefällt dieses Thema. Wenn du ihm sagst, Bruder, wir müssen erstmal mit den Grundlagen anfangen. Was bedeutet La ilaha illallah, die Bedingung von La ilaha illallah? Was ist der richtige Manhaj vom Verständnis der Religion? Verstehst du, was ich meine? Dass man von den falschen Wegen gewarnt wird, dass man seine Ibadat richtig macht, dass man die guten Charakter sich aneignet. Ja, nicht die Grundlagen, ja. Aber nein, er beschäftigt sich nicht mit den Grundlagen, sondern mit einzelnen Themen. Deswegen sagen die Ulama, derjenige, der die Grundlagen nicht beherrscht, erreicht niemals sein Ziel. Du wirst niemals diese Stufe erreichen von jemandem, der einen allgemeinen Überblick in der Religion hat. Warum? Weil man einfach sich mit einzelnen Themen beschäftigt hat. Ja? Und noch eine Grundlage, sagen die Ulama, man ram al-ilm jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. Derjenige oder wer das Wissen alles auf einmal lernen will, verliert er das auch alles auf einmal. Wenn du da alles auf einmal, verstehst du? Auch yani dein Sheikh oder dein Lehrer, der gibt dir dosisweise. Verstehst du, was ich meine? Über ein bestimmtes Thema, er sagt dir nur, was du momentan brauchst. du sagst, Bruder, es ist nicht ausreichend, ich will mehr wissen und so weiter und so fort, dann fällt man in diese Falle. Du willst alles auf einmal, aber das geht nicht alles auf einmal. Du sollst diese erste Stufe beherrschen, dann die zweite Stufe beherrschen, dann die. Du sollst erstmal zum Beispiel die falschen Gruppierungen, erstmal die allgemeine Informationen diesbezüglich haben und danach, wenn du festes Wissen hast, dann gehst du tiefer in ihren Scheinargument, zum Beispiel jetzt, ja, oder über Gebet oder Koran zum Beispiel. Du willst dann jede Woche ein Juz erlernen. Verstehst du, was ich meine? Du schaffst das nicht, dann verlässt du alles, dann lässt du alles erliegen. Du willst zum Beispiel, du hörst, die Salaf, die machen Qiyam al-Layl, 2-3 Stunden jede Nacht, die machen Qiyam al-Layl, und der eine, der sagte, ich habe 40 Jahre lang mit dem Wudu von Isha mein Fajr-Gebet gebetet. Zum Beispiel. Mit dem Wudu von Isha Fajr-Gebet verrichtet. Das heißt, er hat nicht geschlafen. Du sagst, ich muss auch Qiyam al-Layl, dann machst du dein Wecker um 1 Uhr morgens, stehst du auf, du willst eine Stunde Qiyam al-Layl. Du machst eine Nacht, zweite Nacht, dann bist du richtig K.O., dann lässt du alles. Aber man vergisst, dass diese Leute, die diese Stufe erreicht haben von den Salaf, die Tabi'in, Sahaba und so weiter, die haben es erst erreicht, als sie 20, 30 Jahre lang Jihad mit ihren Nefs gemacht haben. Verstehst du? Ja, die haben angefangen, dies praktiziert. Yani, Qiyam al-Layl, du kannst zum Beispiel mit einer Raka anfangen. Uter, 2 plus 1, 4 plus 1, 6 plus 1, bis du es schaffst, regelmäßig Qiyam al-Layl zu machen. Ja, yani Hauptsache, dass du das kontinuierlich machst. Ja? Aber kurz gleich, Qiyam al-Layl, das auch mit Witter und so, kann man das auch laut machen? Kannst du, ja. Aber nicht sehr laut. Yani, halb. Genau. Heißt, dass man diese Witter von bei Aisha Zeit, dass man das bis kurz vor Fajr verschiebt und dann einfach betet? Oder? Solange du es machen kannst, natürlich. Wenn du der Meinung bist, dass es... du sagst, okay, ich verschiebe und danach schläfst du ein und du stehst erst nach Fajr, dann natürlich nicht. Also wenn du sicher bist, dass du nachts aufstehst, dann kannst du es verschieben. Wenn nicht, dann bevor dass du schläfst. Auf jeden Fall, lerne, das ist der zweite Grundlage, wo die Ulema sagen, wer das Wissen alles auf einmal lernen will, verliert er das auch alles auf einmal. Das ist eine sehr wichtige Sache, Shebe. Ja? Also, der Sheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah sagt, yani, wer sehr viel auf einmal lernt, wird nicht viel verstehen. Du wirst nicht viel verstehen. Selbst wenn du viel auf einmal lernst, du verstehst nicht alles. Und du hast, sag ich mal, jetzt eine Kapazität, du hast sie erreicht, alles was drüber ist, das ist, yani, kannst du nicht verstehen. So, aus diesem Grund ist eine fundierte Basis und ein festes Fundament für jedes Wissen notwendig. Dies erlangt man durch das fortschreitende Erlernen der zusammengefassten Grundlagen bei einem vertrauenswürdigen Sheikh bzw. Lehrer und nicht nur durch die Selbstaneignung. Ja? Ist verständlich? Und niemals voreilig sein. Niemals voreilig sein. Yani auch, Achi, manchmal, subhanallah, du hörst etwas Neues. Du hörst etwas Neues über ein Thema und du willst unbedingt das Fazit davon haben. Du kommst zum Beispiel zu mir und sagst, Bruder, ich habe bei diesem Thema so und so gehört und es gibt Meinung 1 und 2. Was ist die richtige Meinung? Man sagt dir, Bruder, diese Sache ist noch nicht jetzt zum Beispiel oder später oder du musst erstmal das und das lernen, damit du das verstehst. Aber du willst unbedingt ein Resultat haben. Manchmal bekommst du eine Frage zum Beispiel per WhatsApp oder per Anruf über eine große Sache und er will vom Ende. Er sagt, Bruder, ich will Fazit, ohne Beweise und nichts, ich will Resultat. Geht nicht, verstehst du? Genau wie Fast Food gibt's Fast Fragen. Er will, wallah, subhanallah, yani Themen, die wirklich eine vor zwei Tagen nachher, er sagt, ich habe meine Frau geschieden und so, was ist, ich habe so und so gesagt, ist das Scheidung richtig oder nicht? Also, ich habe ihm gesagt, ist das jetzt dein Ernst, dass ich dir in einer Minute sage, deine Frau ist geschieden oder nicht? Stell dir vor, yani, durch deine Antwort, achi, du zerstörst eine Familie. Verstehst du? Es ist nicht leicht, subhanallah. Deswegen niemals voreilig sein. Niemals voreilig sein. Ja, soll ich Takfir machen, soll ich kein Takfir machen, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Du sollst nichts machen. Du sollst ruhig bleiben und lernen. Bevor bis du reif bist, dann kannst du die richtige Entscheidung auch treffen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß auf Deutsch, einen Koran haben wir offenbart, den wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ist der Prophet, gemeint, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst und wir haben ihn wahrlich nach und nach offenbart. يعني القرآن, القرآن wurde nicht alles auf einmal ein Buch so komplett. Er wurde منجم, sagt man auf Arabisch. منجم يعني abschnittweise. Je nach Situation, je nach Kontext, je nach. Wieso wurde er, konnte nicht der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala yani, sein Buch auf einmal offenbaren? Konnte oder konnte er nicht? Natürlich. Natürlich. Suhuf Ibrahim und so weiter und so fort. Walakin hat, hier wurde gesagt, abschnittweise. Wieso, achi? Weil es ist auch leichter für die Menschen, das umzusetzen und zu verstehen, und das ist das nach und nach kommt. Nach und nach kommt. Wenn es für den Koran ist, dann natürlich, logischerweise, auch für die anderen Angelegenheiten von unserer Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß auch im Koran, und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, Kuffar, das ist jetzt anscheinend ein Argument von den Kuffar, warum die den Prophet nicht gefolgt haben. Oh, würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart. Was soll das? Du sagst uns Koran und Koran und jedes Mal kommst du. Die sagen, warum kommt nicht alles auf einmal? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so geschieht es aber, damit wir dein Herz mit ihm festigen. Wenn alles auf einmal, يعني inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يعني das ist eine schwere Angelegenheit. Alles auf einmal, das ist schwer. Deswegen sagt er nach und nach, damit das Herz von Prophet gefestigt wird. Was hast du den Vers, die welche Sure? 25, Vers 32. Sura 25. Das war jetzt das mit dem Abschnittweise. Abschnittweise, das Isra 106 und Furqan 32. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَنِ النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Diese Abschnittweise, Al-Isra 106. Also 17, Sura 17, Vers 106. Okay. Und danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Alles auf einmal, كذلك, so geschieht es, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Das ist der Furqan 32. Ja? Und sagt auch in Baqara 121, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht. Wie es ihr zusteht. Was heißt, wie es ihr zusteht? يعني nach und nach bzw. langsam. يعني dass du etwas lernst, wie es ihm zusteht, dass du das richtig machst, abschnittweise machst. Langsam machst, bis du das verstehst. Das ist jetzt auf die Muslime bezogen oder die Leute? Die Schrift allgemein, allgemein. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht. Yani auch die Anhänger von Musa a.s., von Isa a.s., die gläubig, die Muslime waren, yani, haben At-Taurat und Injil yani, genauso praktiziert, wie es ihm gebührt. Yani, es gab natürlich Muslime, die Propheten gefolgt haben. Yani. So sagt der Musannaf Rahimahullah, somit müsstest du auf den folgenden Punkten achten, bei jedem Art von islamischen Wissen, du lernen möchtest. Yani jede Art vom islamischen Wissen, was du lernen möchtest, müsstest du auf folgende Punkte achten. A, eine kurze, das ist sehr wichtig, das ist extrem wichtig, ja? Eine kurze Zusammenfassung auswendig lernen. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, muss man auch nicht, dass man das denkt, das ist unmöglich oder so, ja? So. Also, ein Muhtasar auswendig zu lernen oder eine Zusammenfassung. Zusammenfassung, yani, du tust die Aqidah los, dir zusammenfassen. Oder Kitab al-Tawhid zusammenfassen, ja? Yani, mit kleinen, dünnen Büchern oder Heften anfangen. Das ist A und O, Achi. A und O. Wenn du mit großen Werken anfängst, das ist ein größter Fehler überhaupt. Das macht man nicht, überhaupt nicht. Geht nicht. Falsch. Komplett falsch. Weil, ach, die Zusammenfassung, das sind die Grundlagen. Wenn du die Grundlagen hast, jeder Punkt wird tiefer behandelt in größeren Werken. Ja? Das heißt, eine kurze Zusammenfassung auswendig lernen. B. Rabtuhu ala Sheikhin Mutqin. Also diese Muhtasar. Diese Zusammenfassung bei einem vertrauenswürdigen Sheikh durcharbeiten, das heißt wiederum diese leichten, kurzen Buch und so weiter und so fort, der schön klein ist und du kannst ihn in halbe Stunde lesen. Denk nicht, dass wenn du das gelesen hast, so wenn du mit dem Bus unterwegs bist, dann sagst du, oh, die drei Usul Thalath habe ich schon. Verstehst du? Das ist wiederum eine komplexe Unwissenheit. Kennt ihr den Unterschied zwischen einfacher Unwissenheit und komplexer Unwissenheit? Jahl al-Basit und Jahl al-Murakkab. Jahl al-Basit, die einfache Unwissenheit, dass du unwissend bist und du weißt, dass du unwissend bist. Du gibst zu, du sagst, wallahi, ich kenne diese Sache nicht, ich werde mir Mühe geben. Das nennt man einfache Unwissenheit. Ja? Einfache Unwissenheit ist nicht schlecht. Und einfache Unwissenheit ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich bin mit diesem Thema unwissend, ich werde es lernen. Ich gebe zu, ich kenne das nicht. Mhm. Wenn du mich fragst, sag ich, wallah, Bruder, ich habe keine Ahnung diesbezüglich. Die komplexe Unwissenheit ist, dass du unwissend bist und du weißt nicht, dass du unwissend bist. Beziehungsweise du denkst, du wärst wissend. Das ist schlimm. Du gibst nicht so, du sagst, Bruder, diese Sache, er sagt nicht, ich kenne das, obwohl dass er das nicht kennt. Das ist die komplexe Unwissenheit, das ist sehr schlimm. Ja? Das ist eine Art Krankheit. Subhanallah. Deswegen, yani, müsste man immer, egal welches Werk man durchnimmt, oder dass man zu einem Sheikh geht, Sheikh, was hältst du von diesem Buch, Dings, was hältst du von diesem PDF-Datei, habe ich gefunden, was hältst du von dieser Seite, was hältst du von diesem Prediger, und so weiter und so fort, dass man immer im Rahmen bleibt. Dritte Nasiha, was der Sheikh Rahimullah uns gesagt hat, sich mit den großen, langen Werken nicht beschäftigen, solange man die Grundlagen nicht beherrscht und richtig im Griff hat. Einfach, ist klar natürlich, ja. Zum Beispiel jetzt Al-Arba'in Nawawi, die 40 Hadithe von Imam Nawawi. Und Riyadh al-Salihin, auch von Nawawi. Riyadh al-Salihin, das sind hunderte Hadith. Oder Al-Bukhari, 4000 oder Allah 7000 Hadith. Mit den wiederholten oder mit den verschiedenen Wortlaut. Jetzt, du sagst, Allah, ich möchte mich mit Hadith beschäftigen. Beschäftigst du erstmal dich mit 40 Hadithen von Nawawi oder von Bukhari? Nawawi, natürlich. Erstmal, weil Nawawi hat diese 40 Hadithe gewählt und hat gesagt, das sind die Hadithe, die um die Religion sich drehen. Also die wichtigsten Themen zum Beispiel. Al-Bukhari ist tiefer und gibt es viele, wie gesagt, komplexe Sachen halt drin. Es gibt Hadithe, die Erklärung benötigen und so weiter und so fort. Es gibt Hadithe mit mehreren Wortlauten und so. Ja, derjenige, der mit Bukhari erstmal anfängt und nicht mal die 40 Hadithe von Nawawi durchgemacht hat, das ist eine falsche Methode. Das ist nicht eine Methode von Talib al-Ilm. So. Vierte Nasiha. La tantaqil min mukhtasarin ila akhar bila mujib fahada min bab al-bashar. Das ist auch sehr weit verbreitet. Sehr, sehr weit verbreitet, subhanallah. Nicht mal hier, mal dort lernen. Mal hier, mal dort. Was heißt das? Yani von einem Buch zu den anderen ohne Grund springen. Ja? Denn dies ist ein Zeichen der Ungeduld und der Langeweile. Mhm. Verstehst du? Ja. Du hast etwas angefangen, ein, zweimal, ich mach das anderes. Du hast den Vortrag nicht zu Ende gemacht, du machst Pause und du liest was anderes. Du hast mit diesem Sheikh was angefangen, du brichst das und du gehst woanders hin. Das ist nicht seriös, mhm. Ja. Und das zeigt, dass man ungeduldig ist. Ungeduldig ist. E. Der 5. Sehr wichtig. Kannst dein Kind gleich reinlassen. Sehr wichtig. Iqtinas al-Fawa'id wa al-Dawabat al-Ilmiyya, das ist sehr wichtig, dass man die nützlichen Anmerkungen und wichtige Grundregeln immer notieren. Die wichtigen Sachen, die du lernst, immer notieren. Du sagst nicht, ich hab's jetzt gespeichert, ich brauche das nicht für schreiben. Ja? Hm. Immer, yani, egal wo du sitzt, du hörst etwas, einen Vortrag. Du hörst eine nützliche Sache, sofort schreiben. Sofort schreiben. Mach dir einen Notizblock oder was auch immer, schreib. Verstehst du? Dieser Tabi'i Qatada ibn, was weiß ich, ibn Da'ama Sadusi, der hat so und so gelebt, das von den Tabi'in und so. Das ist eine nützliche Information. Verstehst du? Sofort schreiben. Al-Bukhari hat so und so, ist von so geboren und so gestorben. Sofort schreiben und so weiter, ja? Ja. Vielleicht brauchst du diese Information jetzt nicht, vielleicht später brauchst du das. Wenn du später sie brauchst, dann okay, ich habe das hier, du nimmst das direkt. Manchmal, subhanallah, es passiert sehr oft, du brauchst diese Information, du findest die nicht mehr. Verstehst du, weil du sie vernachlässigt hast. So. Und noch eine weitere Nasiha, sagt der Sheikh Rahimahullah, für sich immer anstrengen und Mühe geben, um das Wissen anzueignen. Du sollst reisen, du sollst fragen, du sollst Geld ausgeben, du sollst dich bemühen, du sollst Zeit opfern und damit du sagst, Allah, ich habe etwas gelernt. Du hörst Sheikh in Holland, ich fahre zu ihm. Ich höre Sheikh in Marokko, ich gehe für. Wenn du das brauchst natürlich, gehst du zu ihm. Du, wenn du krank bist, du hast eine Krankheit, subhanallah, die Leute, die reisen überall in der Welt, nur um ein bestimmtes Medikament zu haben, oder Leute aus Marokko kommen nach Deutschland und sagen, ja, die Krankenhäuser in Deutschland sind gut und die Operationen sind hier entwickelt und so weiter und so fort. Das macht man mit seinem Körper, subhanallah. Körper, was du, wenn du im Grab bist, werden die Würmer kommen und essen und, verstehst du? Was ist mit unserer, yani, Nafs, subhanallah, ja? Und mit unserer Religion, das ist wichtiger. Deswegen muss man sich anstrengen und Mühe geben und geduldig sein, ja? So dann. Wisse, dass die Muhtasarat, das ist Mehrzahl von Muhtasar. Muhtasar, die sind Lernhefte für Anfänger. Ja? Muhtasarat sind was? Lernhefte für Anfänger. So wie die Mutawalat. Mutawalat sind die großen Werke. Es gibt Muhtasarat und Gegenteil von Muhtasarat sind Mutawalat. Mutawalat kommt aus Tawil. Was ist Tawil? Lang. Ja, Mutawalat sind die langen Werke, die großen Werke. Ha? Wisse, dass die Muhtasarat und die Mutawalat, worauf der Schüler des Wissens seine Aneignung bei den Gelehrten aufbaut, sich je nach Ort und Schule variieren. Verstehst du diesen Punkt? Und dies bedeutet, dass einige sich mit bestimmten Büchern bzw. Werken besser auskennen als mit anderen Werken oder Büchern, die woanders bekannter sind. Das heißt, und sagt der Sheikh Rahimullah weiter, und wo ich herkomme, also der Sheikh Rahimullah, hat der Schüler nach dem Kutab, kennt ihr Kutab? Kutab, das ist ein Kindergarten, wo man Koran lernt, in Moschee. In das islamischen heißt Kutubi? Das hat mit Kutub yani, gleichen Wurzeln. Ja? Okay. Aber Kutab, das ist der Ort, wo man als Kind Koran lernt. Ja? Also wo ich herkomme, hat der Schüler nach dem Kutab und sich mit dem Koran auswendig lernen zu beschäftigen, nachdem er Kutab gemacht hat und den Koran auswendig gelernt hat, hat er bei den Schuyuch in den Moscheen drei Lernphasen gehabt. Er sagt hier seine eigene Erfahrung. Stufe für Anfänger, eine mittlere und eine Stufe für Fortgeschrittene. Dabei lernt man folgende Werke. Yani, es gibt Stufe für Anfänger, mittlere Stufe und fortgeschrittene Stufe. Ja? Und natürlich, das hängt nicht vom Alter ab. Es kann sein, dass ein 15-Jähriger in fortgeschrittenen Stufe ist und ich bin 30 Jahre alt, ich bin in mittlere Stufe zum Beispiel. Und ein 35-Jähriger ist in Anfangsstufe oder Anfänger. Mhm. Verstehst du? So. Das ist jetzt sehr wichtig. Das ist extrem wichtig und das ist ja ein bisschen umfassend, dass man überhaupt einen großen Überblick hat. So. Er sagt man, in welchem Bereich, welches Buch soll ich durchnehmen. Das ist in Zukunft. Ja? Auch in 5, 6, 7, 8 Jahren, das ist sehr wichtig. So. Im Tawhid gibt es Al-Usul al-Thalath. Also der sagt jetzt, wie gesagt, seine Umgebung, wo er herkommt. In Saudi-Arabien, yani. In Tawhid gibt es Al-Usul al-Thalath. Yani Kinder nach dem Kutab, nach dem Koran, machen Al-Usul al-Thalath. Aber auch wenn du inshallah Kinder bekommst und du willst für sie einen langfristigen Plan, dann hast du schon einen Überblick. In Tawhid gibt es Al-Usul al-Thalath. Yani die drei Fundamente von Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Die drei Fundamente, yani das ist Al-Usul al-Thalath. Was ist das denn, die Al-Usul al-Thalath? Das ist eine sehr gute Frage. Al-Usul al-Thalath, das sind der Antwort von drei Fragen. Ach so, die Fragen, die im Grab. Die Fragen, die man im Grab gefragt wird. Stimmt. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Verstehst du, was ich meine? Diese drei Fragen, die in mehreren authentischen Überlieferungen überliefert wurden, dass jeder Mensch in seinem Grab gefragt wird. Derjenige, der diese Prüfung besteht, dann sind die Türen für ihn geöffnet. Derjenige, der diese Prüfung nicht besteht, dann Allah musta'an. Ja? Deswegen, subhanallah. Also keine Chance auch. Wenn du nicht weißt, wer dein Herr ist. Nee, wenn du sagst, natürlich, guck mal, wenn jemand zum Beispiel eine Religion für sich eine andere Religion als den Islam genommen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Derjenige, der für sich eine andere Religion als der Islam wählt, wird von ihm nicht angenommen. Nicht. وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und der ist im Yawm al-Qiyama oder fil Akhir, im Jenseits, gehört er zu den Verlierern. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنَّ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Wir würden niemals einen bestraft, bis er die Warnung von uns bekommt oder bis er die Botschaft von uns bekommt. Niemals. Allah subhanahu wa ta'ala يعني, ist gerecht. Al-Adl, يعني, der hat die perfekte Gerechtigkeit. Subhanallah. Yani, keiner wird belohnt oder bestraft, also bestraft in diesem Kontext, bis er die Warnung bekommt oder die Botschaft bekommt. Wenn er die Botschaft nicht jetzt bekommt, dann bekommt er sie im Yawm al-Qiyamah. Ahlul Fatr. Die kommt ja, und die Leute, die in Wüste, im Dschungel von Afrika gelebt haben, und die haben keine Warnung, und die keine, die wussten, die haben kein Internet. Keiner wird bestraft, bis er einen Warner bekommt. Verstehst du, was ich meine? Okay. Und in den authentischen Hadithen, derjenige, der hier in diesem Leben nicht bestraft wird, nicht gewarnt wird, wird der Yawm al-Qiyamah geprüft. Wird der Yawm al-Qiyamah geprüft. Es ist klar, diese Sache. Aber yani, derjenige, der für sich etwas, eine Religion außer dem Islam, das ist yani, ein Problem für ihn. Das ist eine Sackgasse. Verstehst du, was eine Sackgasse? Der eine andere Religion als der Islam bekommt oder nimmt, der ist in der Hölle für ewig. Verstehst du, was ich meine? Nicht gewarnt, wusste nicht, was weiß ich, das ist was anders. Oder dass du zu jemandem kommst, der zum Beispiel als Christ, sag ich mal, oder Jude, du sagst ihm, du gehst in die Hölle für ewig, weil du Christ bist. Darfst du das nicht sagen? Weil es kann sein, dass er morgen Muslim wird. Ach, du kannst nicht einer Person in seinem Leben den Urteil für die Akhira geben. Aber du sagst ihm, wenn du in diesem Zustand stirbst, dann gehst du in die Hölle für ewig. Verstehst du, was ich meine? Aber du kannst nicht ihm schon, du kannst nicht al-Ghaib, das verborgen, dass du sagst, guck mal, du und du seid fertig mit rote Dings, mit Gummi, Radiergummi seid Dings. Kannst du nicht, verstehst du? Genauso über dich selbst. Keiner sagt, jeder Muslim ins Paradies. Du sagst natürlich, jeder Muslim. Und du auch, du sagst, ich hoffe, dass ich ins Paradies gehe. Weil man weiß nicht die Ende von jeder Person. Aber nun bezüglich die Fragen, damit wir inshallah auch die Zeit nicht links, machen wir am Ende inshallah. Verstehst du, was ich meine? Was für uns zählt, dass wir die Botschaft weitergeben. Aber wann die Botschaft tatsächlich weitergegeben wurde, für diese Leute haben die keine Entschuldigung mehr und die haben Entschuldigung und so weiter, das geht uns nicht an. Verstehst du? Aber dass jemand kommt, wie eine Person hier in Deutschland und sagt, ja, die sind alle entschuldigt und die gehen alle ins Paradies, weil die von dem Islam nicht gehört haben, außer das von ISIS und von Qaida und was weiß ich, da sagt man natürlich falsch. Natürlich falsch. Jeder, der jetzt den Islam kennenlernen möchte, hat den Zugang. Du hast Koran überall, Übersetzung, du hast Muslime überall, du hast in der Stadt Moschee und so weiter und so fort. Verstehst du, Achim? Muss man unterscheiden, Achim. Also, yani, al-Usul al-Thalatha sind die drei Fundamente, die drei Fragen, die man im Grab bekommt, gefragt bekommt. Danach gibt es al-Qawa'd al-Arba'a, die vier Grundlagen oder die vier Regeln, auch von Muhammad ibn Abdul-Wahhab, rahimahullah. Al-Qawa'd al-Arba'a, das ist auch eine Sache. Muhammad ibn Abdul-Wahhab, rahimahullah. Kitab al-Tawhid, eine der bekanntesten Buch yani, von Muhammad ibn Abdul-Wahhab, rahimahullah. Kitab al-Tawhid beschäftigt sich mit Tawhid al-Uluhiyya, Anbetungstawhid. Genau wie al-Aqid al-Wasatiyya beschäftigt sich mit Namen und Eigenschaften Allahs, prinzipiell. Yani. Ein Kitab al-Tawhid redet über Schirk und über Tawhid und bringt Verse und Überlieferungen über diesen Angelegenheiten und ist auch zusammengefasst. Yani, es ist extrem wichtig, dass man Kitab al-Tawhid durchmacht, aber definitiv mit einem Sheikh oder mit einer Erklärung. Ja? Und natürlich, Muhammad ibn Abdul-Wahhab, rahimahullah, hat viele andere Werke, yani, die auch sehr nützlich sind. Ja? So. Ja. Ich habe eine Frage. Können wir nur den Tawhid-Bereich, dann kannst du inshallah denken. Damit wir den Faden nicht verlieren. So, das ist über Tawhid al-Ibadah. Und über die Namen und Eigenschaften Allahs gibt es Al-Aqid al-Wasatiyya, ja, es gibt Al-Hamawiyya und Al-Tadmuriyya. Das sind alle Briefe von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Al-Aqid al-Wasatiyya, Al-Aqid al-Hamawiyya und Al-Aqid al-Tadmuriyya, die drei von Ibn Taymiyyah und danach Al-Tahawiyya mit ihren bekannten Erklärungen. Oder Ibn Abi al-Izz al-Hanafi heißt Al-Aqid al-Tahawiyya. Warum heißt Al-Aqid al-Wasatiyya, Al-Hamawiyya und Al-Tadmuriyya? warum sie so heißen. Ja. Also von Musitir weiß ich, dass es von einer Stadt kommt. Wie heißt es? Wasat. Ja. Und Al-Hamawiyya aus Hama. Okay. Eine Stadt auch in Sham Hama. Und Tadmuriya ist Tadmur. Tadmur, eine Stadt heißt Tadmur, sehr bekannt. Die hat alle drei im Thema. Alle drei, genau. Ja, Al-Aqida, Al-Wasatiyya und Al-Hamawiyya. Das selbe Thema. Genau, selbe Thema, aber Al-Wasatiyya allgemein, kurz zusammengefasst, Al-Hamawiyya etwas. Ausführlich und der Tadmuriyya mehr viel ausführlich, wo er auch über die Firaq, über die Gruppierungen und ihre Aussagen, ihre Scheinargumenten, Auslegung und, so, und Widerlegung und so weiter und so fort. Ja, sehr, sehr bekannt und sehr gut, sehr, sehr gut. So. Und natürlich sagt der Sheikh Rahimullah danach immer mit kleiner Literatur anfangen. Immer mit kurzer zusammengefasst. Wie man sagt, ja, eigentlich Al-Wasatiyya und danach Al-Hamawiyya, danach Tadmuriyya. Ich fange mit der Tadmuriyya an. Dann ist Al-Wasatiyya und Al-Hamawiyya schon inklusiv drin. Brauche ich nicht, yani. Das ist natürlich falsch. Das ist ein Fehler. Ja? Tayyib Akhi, eine Frage? Aber natürlich, wenn man sagt, es variiert sich von Ort zu den anderen, heißt nicht, yani, dass wallahi, wenn du in Ägypten gehst, dann dort wird Al-Aqida Al-Ash'ariyya unterrichtet. Ja. Das ist falsch natürlich. Wir reden über Aqida Salaf, die reine Aqida der Salaf, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Sahaba und Tabi'in. Nicht die Aqida der Nachtzügler, der Khalaf. Die Khalaf sind die Nachtzügler. Verstehst du? Die Mubtadi'a, die Erneuerer. Wir reden über Aqida Salaf. Aqida Salaf findest du in Marokko. Große Gelehrten von Salaf. Imam Shatibi, rahimallah, aus Andalusien. Achi, da war Ibn Taymiyyah von Andalusien gewesen. Verstehst du? Ibn Taymiyyah war in Sham. Und der Ibn Taymiyyah von Andalusien war Shatibi, rahimahullah, so gesagt. Yani. Sehr bekannt hat ein Buch, heißt Al-I'tisam, das Festhalten an der Sunnah, achi, das ist yani, nur befüllt mit Tawhid und Befolgung der Sunnah und Verabscheuung der Bid'ah und so weiter. Ja? Und das ist im Thema Bid'ah eine Grundlage. Das Buch von Imam Shatibi, Al-I'tisam, habe ich dort, ist ein Asl in dem Thema von Bid'ah. Yani derjenige, der dieses Thema von Bid'a und Sunna behandeln möchte und yani, akademisch studieren möchte, soll sich mit dem Buch von Shatibi rahimahullah beschäftigen. Deswegen, das ist sehr wichtig, Achi. Aber auch jetzt, sage ich mal, jetzt heutzutage, wenn man sagt, du sagst, okay, ich bin in Deutschland, warum soll ich mit Usul al-Thalatha anfangen? Weil, Achi, Usul al-Thalatha oder die Bücher von Muhammad ibn Abdul-Wahhab sind kurz, sind zusammengefasst, kurz und bündig, wie man das sagt. Verstehst du, was ich meine? Und leicht zu behandeln. Und yani, sind für Mutanawal. Yani, egal, wo du hingehst, findest die diese Werke. Verstehst du, was ich meine? Nicht, dass diese Wahhabi und was weiß ich. Was ist Wahhabi? Was verstehst du unter Wort Wahhabi? Verstehst du Wahhabi? Yani. Wahhabi, die beten so zum Beispiel. Allein, dass man dir so definiert, das heißt, dass er keine Ahnung hat. Verstehst du, was ich meine? Die machen Takfir und was weiß ich. Takfir, achi. Leute, die gehen zu einem Grab von einem Esel. Manchmal, ach, die denken ein Wali und dort wurde ein Esel begraben. Irgendwelche, der hat ein Esel dort begraben und 500 Jahre danach heißt es, dass er dort Wali ist, nur weil es ein Qubba gibt. Also diese Kuppel oder wie man Kuppel das auf Deutsch heißt. Al-Hussein, radiallahu anhu, Sohn von Ali. Ach, er hat drei, vier Gräber. In Ägypten, in Syrien, in Irak und irgendwo anders. Wo ist er begraben? Und in jedem Grab, wenn die Leute gehen, die pilgern dort, die machen dort Dua und die sagen, Hussein, gib uns und heile uns und so weiter und so fort. Selbst, yani, selbst wenn du diese Tat darfst, in drei Gräber von gleicher Person. Eine stimmt und die anderen, du tust nur Sand anbeten. Verstehst du? Subhanallah. Es gibt Leute, ach, yani in der Zeit, und Muhammad ibn Abdul-Wahhab, die gehen zu dem Grab von Zayd ibn Khattab, glaube ich, der Bruder von Umar ibn Khattab, und die machen dort Schirk. Willst du, dass man zu diesen Leuten Muslime sagt? Verstehst du, was ich meine? Yani, subhanallah. Und die sagen, ja, mach Takfir. Was sagt derjenige, der Schirk macht, der Gräber, der hat Schirk begangen. Oder soll man schweigen gegen Schirk? Ja, verstehst du, was ich meine? Da muss man erstmal die Grundlagen definieren. Du sagst, Muhammad ibn Abdul-Wahhab macht Takfir. Zeig mir, wo er Takfir macht. Wenn er sagt, dass du Gräber anbetest oder Schirk begehst und du willst mir, dass Allah und sein Gesandter haben das als Schirk genannt. Verstehst du? Subhanallah. So, oder ja, und was weiß ich, und warum nicht von anderen Gelehrten? Wer sagt, dass man nur die von Muhammad ibn Abd al-Wahhab lehrt? Aber das gehört dazu, das sind wie gesagt leichte, kurz zusammengefasste Bücher, die nützlich sind für uns. So, Tafsir, habt ihr erstmal diese Sache von Tawhid? Ja. Sehr gut. Ja, aber alles, was dann kommt, was ist dann? Wenn du diese Grundlage hast, angenommen, du machst dieses Akida Nawasitim, und dann machst du das nächste, und dann machst du diese letzte, wo du geredet hast mit den Sekten und so weiter. Aber was kommt dann noch? Was kommt noch? Wann hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah gelebt? Im 7. Jahrhundert nach der Hijra. Wann hat Muhammad ibn Abdu'l-Hab gelebt? Im 12. Jahrhundert nach der Hijra. Guck mal, 7. Jahrhundert und 12. Jahrhundert. Ich habe vor Sheikh al-Islam 700 Jahre und vor Muhammad ibn Abdu'l-Hab 1100 Jahre. Es kann nicht sein, dass die Aqida erst angefangen mit diesen zwei Personen. Verstehst du, was ich meine? Wenn du, wie gesagt, diese Grundlagen hast, dann kannst du rein, kannst du schwimmen, wie du möchtest. Dann hast du im ersten Jahrhundert wurden Bücher verfasst, im zweiten Jahrhundert wurden Bücher verfasst, im dritten Jahrhundert wurden Bücher verfasst. Verstehst du, was von den Salaf, die Quellen. Es gibt Quellen, wovon Ibn Taymiyyah und Muhammad ibn Abdu'l-Wahhab genommen haben. Du selber dran gehst. Du gehst selber dran. Verstehst du, was ich meine? Du gehst, du guckst genau die Quellen, was Muhammad ibn Taymiyyah genommen hat. Ibn Taymiyyah sagt in einer seiner Briefe, sagt, die Aqida nimmt man nicht von mir. Was meint er damit? Er sagt, ich bin nicht die Quelle. Ich tue ein bisschen zusammenfassen, ein bisschen zu Dings und gebe dir die Zusammenfassung. Du lernst, okay. Dann gehst du selber zu den Quellen. Verstehst du, was ich meine? Yani, was kommt nach dieser kleinen Sache? Kommt alles danach. Kommt die richtige Wissenschaft, verstehst du? Okay. So, und wie gesagt, hier geht es darum, wirklich ein Talib al-Ilm aufzubauen. Talib al-Ilm. Wirklich ein Schüler des Wissens, wo du eines Tages ein Sheikh bist. Verstehst du? Wo du eines Tages, wenn du die Scheinargumenten von den anderen widerlegen kannst, wo du Da'wah machst, wo du Fatawa geben kannst, wo du die Schiitentum von ihren Grundlagen widerlegen kannst und so weiter. Verstehst du, was man deswegen, yani, alleine Ibn Taymiyyah, rahimahullah, yani, nachdem du diese drei Sachen gemacht hast, mach mal ein Fatawa, bismillah, 22 Band. Verstehst du, alles über Aqida und viele andere Werke von ihm. Also rein theoretisch, nach diesen drei könnte man mit sowas anfangen, Band 1. Die drei sind hier schon enthalten. So, das war bei Tawhid, wie gesagt, Grundlagen und so weiter und so fort. Arabische Sprache haben wir Al-Ajrumiyya. Was ist das? Al-Ajrumiyya von Ibn Ajrum. Einer heißt Ibn Ajrum, hat eine Zusammenfassung in der Grammatik gemacht. Ajrum. Ja. Und danach gibt es Mulhat al-A'rab von Hariri, danach Qatar al-Nada von Ibn Hisham, danach Al-Fit ibn Malik und ihre Erläuterung von Ibn Aqil. Mulhat, hast du gerade gesagt. Mulhat al-A'rab. Ist es nicht Mulhat, du hast letztens was über... Nicht Mulhat. Achso, okay. Mulhat ist Atheist. Mulhat. Aber so, es dreht sich um diese Sache. So, im Hadith, wie gesagt, ihr müsst nicht jetzt alle Werke durchmachen, aber dass du einen umfassenden Blick hast. Im Hadith haben wir die 40 Hadithe von Imam Nawawi, haben wir Umdat al-Ahkam von Abdul Ghani al-Maqdisi. Umdat al-Ahkam, yani, das ist eine Hadith-Sammlung, die Hadithe von Ahkam enthaltet. Ahkam, Salat, Tahara, Nikah und so weiter und so fort. Authentische Hadithe über jedem Thema. Danach haben wir Bulugh al-Maram von Ibn Hajar al-Asqalani, danach Muntaq al-Akhbar von Majluddin ibn Taymiyyah, der Opa von Abu al-Abbas ibn Taymiyyah. Sein Opa, weil Ibn Taymiyyah, rahimahullah, kommt von einer Familie, wo alle Gelehrte sind. Ja, subhanallah. Und danach kann man mit den sechs Sunan-Büchern anfangen, sowie mit den anderen bekannten Werken. Die sechs Sunan-Bücher, wie gesagt, Ibn Majah, Abu Dawud und Nasa'i und Tirmidhi und Bukhari Muslim und anderen Werken. Ja? Und die anderen sind Hadith, das sind Erklärungen. Also die sechs Sunan-Bücher, das ist eine reine Quelle. Das sind einfach die richtigen Hadith. Genau. Und die anderen sind Erklärungen davon. Nee, 40 Hadith von Nawawi. Hadith, Umdat al-Ahkam sind reine Hadith, Bulugh al-Maram sind reine Hadith und Muntaq al-Akhbar auch. Verstehst du? Aber wie gesagt, das ist immer, geht immer, yani, anstatt dass du 5 Hadith über Tahara hast, hast du 20. Anstatt dass du 20 Hadith über Tahara hast, hast du 100. Verstehst du? Komprimiert. Es geht immer Dings. So. Und die Sunan Hadith auch natürlich sind Hadith. Außer von zum Beispiel Muwatta al-Imam Malik enthaltet auch seine Fatawa und Aussagen von seinen Schülern oder beziehungsweise von den Salaf und so weiter. von der Sahaba, meine ich jetzt und so. Von Muwatta al-Imam Malik. Ja? Das ist nicht nur Hadith von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. So. Natürlich, ihr wisst, es gibt Fiqh und Usul Fiqh. Kennt ihr den Unterschied? Fiqh und Usul Fiqh. Ja, Usul Fiqh ist, glaube ich, die Grundlage, das Werkzeug, wie man Fiqh macht. Es gibt auch Hadith und Mustalah al-Hadith. Hadith und Mustalah al-Hadith. Mustalah al-Hadith im Vergleich von Hadith ist genauso Usul al-Fiqh im Vergleich von Fiqh. Mustalah al-Hadith, was bedeutet Hadith sahih, was bedeutet Hadith da'if, wann ist ein Hadith sahih, wann ist er da'if, was bedeutet Überlieferungskette, wie tue ich eine Überlieferungskette bearbeiten, wann ist das eine gefundene Hadith, was bedeutet das? Yani die Grundlagen oder Werkzeug der Behandlung eines Hadithes. Ja? So. Wir haben gesehen, die Werke von Hadith, dann ist jetzt Mustalah al-Hadith Grundlagen der Hadith-Wissenschaft. Yani heißt das, es gibt zum Beispiel auch zusammengefasste Werke diesbezüglich, heißt Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr von Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Kennt ihr Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani? Ja, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, ist bekannt natürlich, ein sehr großer Hadith-Gelehrter, sehr, sehr groß, und hat auch eine bekannte Erklärung von Sahih al-Bukhari. Also seine Erklärung von Sahih al-Bukhari ist, sag ich mal, jetzt die Hauptquelle über Sahih al-Bukhari, rahimahullah. Also seine Erklärung ist die beste Erklärung von Fath al-Bari, heißt das, dieser Übersicht. Ach, er ist davon der Autor. Fath al-Bari. Deswegen, yani, ein Alim wurde gefragt, warum machst du keine Erklärung von Bukhari? Er sagte, der Prophet sagte ein Hadith. Das ist le Hijrata ba'd al-Fath. Es gibt kein Hijra nach al-Fath. Fath, yani, es gibt kein Hijra. Die Auswanderung von Mekka nach Medina war eine Pflicht, als die Moscherikin in Mekka waren und die Muslime in Medina. Nachdem Mekka eröffnet wurde, ist die Auswanderung nicht mehr Pflicht. Dann sagte der Prophet sallam, la hijrata ba'da al-fath, yani es gibt keine Hijra mehr von Mekka nach Medina, außer nach dem Fath. Okay? Nachdem sie eröffnet wurde. Und das Buch von Hafiz ibn Hajar, die Erklärung von Sahih al-Bukhari, heißt Fath al-Bari. Fath al-Bari. Dann dieser Gelehrte, der gefragt wurde, warum erklärst du nicht Sahih al-Bukhari, er sagte, la hijrata ba'd al-fath. Ja, nicht fertig, es gibt schon ein Fath von Hafiz ibn Hajar, brauche ich nicht eine neue Erklärung zu machen. Wer hat das nochmal gesagt jetzt? Wer? Die Aussage, die du gerade gesagt hast. Ich, wallahu a'lam, wenn ich mich nicht irre, Shawkani, wallahu a'lam. Ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber also ein Gelehrter aus Jemen, glaube ich. Okay, er sagt, warum soll ich Bukhari erklären, wenn er das schon gemacht hat? Genau, okay. Und er hat so eine Art Spiel, ein Spiel mit Wörtern. Ja. Ja? Er sagt, okay. Hijrata ba'da al-Fath. Es gibt kein Hijra mehr nach Fath. Es gibt keine Erklärung mehr nach Fath al-Bari von Ibn Hajar. Okay. Ja? So. Okay. Wie gesagt, bei Grundlagen der Hadith-Wissenschaft, ich weiß, es ist ein bisschen jetzt, ihr sagt, ist sowieso nicht für mich, aber ich weiß wichtig, nicht, das ist sehr wichtig, ja. Extrem wichtig. Mustalah al-Hadith, wie gesagt, haben wir Nukhbat al-Fikr von Ibn Hajar al-Asqalani. Das sind drei Blätter. Aber sehr extrem wichtig, yani, was Grundlagen der Hadith-Wissenschaft angeht. Danach gibt es Alfiyat al-Iraqi. Drei Blätter. Drei Blätter, yani, eins, zwei, drei Blätter, wo wirklich alles komprimiert. Verstehst du? Was bedeutet Hadith Sahih, Da'if, Mutawatir, was weiß ich, Mawdu'? Welche sind die Gründe, einen Überlieferer als schwach zu erklären? Wann ist ein Hadith schwach? Und so weiter. Ja? Okay. So. Alfiyat al-Iraqi, das ist ein dann Alfiyya, kommt aus 11.000, ja, das ist ein Gedicht mit 1000 Versen, wo er auch ausführlich über Hadith-Wissenschaft redet und über Bukhari und Muslim und so weiter. Das ist sehr ausführlich, ja. Ja? So, in Fiqh gibt es Adab al-Mashi ila Salat, das feine Benehmen beim Gehen zum Moschee von Muhammad ibn Abd al-Wahhab, danach Zad al-Mustaqna von Musa al-Hajjawi, Zusammenfassung von Muqna, danach Umdat al-Fiqh von Ibn Qudama, dann Muqna von Ibn Qudama, danach Al-Mughni von Ibn Qudama. Das ist im Madhab al-Hanbali. Hanbalitische Schule, weil wie gesagt, der Sheikh kommt aus Saudi-Arabien, dort herrscht die Hanbalitische Schule. Deswegen zum Beispiel in anderen Ländern gibt es Hanafi, gibt es Maliki und so weiter und so fort. Und wie jeder von euch kennt, die Rechtsschulen, die enthalten nicht die gesamte Religion. Man soll sich nicht an eine Rechtsschule binden. Du sagst nie eigentlich, da geht ich will nur die Aussage von Imam Malik. Ich will nur die Aussage von Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal hat nicht alles. Imam Malik hat nicht alles. Yani, sie selber, die Imame von diesen Reschulen, die sagen, wenn unsere Aussage die Sunna des Prophets widerspricht, dann schmeiß unsere Aussagen und nimm die Sunna des Prophets. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Yani, wenn jemand sagt, die Gelehrten von Saudi-Arabien, Sheikh Al-Uthaymin, Sheikh Bin Baz, sehr oft, wenn die erklären diese Werke von Imam Ahmed oder von Hanbalitische Reschule, die erklären die Sache, aber die sagen, das richtig ist nicht, wie es hier steht, sondern so und so. Ja, die folgen nicht ihrer Rechtsschule bei jeder Angelegenheit. Mhm. Weil wir folgen die Wahrheit, wir folgen Haq, wir folgen den Dalil in Koran und Sunnah, die Aussagen des Salaf. Und die Rechtsschulen, die enthalten nicht das gesamte, die gesamte Religion. Ja? Yani, die Wahrheit ist nicht in diese, in einer Rechtsschule, sondern die Wahrheit befindet sich in der gesamte Umma. Oder die Gesamtheit der Gelehrten. Umma, yani ich rede nicht über die Nicht-Gelehrten, sondern über in der Gesamten der Gelehrten. Die Gesamtheit der Gelehrten befindet sich die vollständige Wahrheit. In der Gesamtheit der Sahabe befindet sich die Wahrheit. Verstehst du, was ich meine? Okay. In der Gesamtheit. Du kannst nicht sagen, vier Rechonen. Wenn du drei Meinungen von der Sahaba hast. Yani die Sahaba in einer bestimmten Angelegenheit, die hatten drei Meinungen gehabt. Es muss einer von diesen dreien sein. Yani die Wahrheit ist nicht außerhalb die Gesamtheit der Sahaba. So ist richtig, wenn du sagst, die Wahrheit ist nicht außerhalb der Gemeinschaft der Sahaba. Dann ist richtig. Und deswegen, Ulama al-Salaf sagen, wenn die Aussage von unserem Gesandten kommt, dann ala al-Aini wa al-Ras, über unseren Kopf, diskutieren wir nicht. Also wenn die Aussage kommt im Koran oder im Sunna, diskutieren wir nicht. Wenn die Aussage von den Sahaba kommt, dann nehmen wir die richtige Meinung unter den Meinungen der Sahaba, ohne außerhalb zu gehen. Yani du kommst zu mir und sagst, bei dieser Angelegenheit gibt es Meinung 1, 2, 3. Diese drei Meinungen sind in der Sahaba. Du darfst nicht kommen, eigentlich die drei sind falsch, ich habe eine vierte Meinung. Komplett falsch, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, die Spuren der Sahaba zu folgen. Und es kann nicht sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Wahrheit das zu den Sahaba nicht gegeben hat und du kommst, du sagst, ich habe die Wahrheit über dieses Thema. Mhm. Falsch. Und danach sagen die Ulama, was danach kommt von den Tabi'in, Tabi'in, von Ahmed ibn Hanbal, von Imam Malik, von Hum Rijal und Nahnu Rijal. Sind Männer und wir Männer. Aber nicht die Tabi'in. Alles nach den Sahaba. Wieso? Achi, weil erstmal das Wissen sich verbreitet hat. Die Hadithe haben sich verbreitet. Die Tabi'in sind in Irak, die Tabi'in sind in Scham, die Tabi'in sind in Medina. Einige Sahaba sind in Kufa gestorben, einige Sahaba sind in Basra gestorben, einige Sahaba sind in Ägypten gestorben. Dieser Sahabi hat Hadithe, was der andere Sahabi nicht hat. Dieser andere Sahabi hat Hadith, was der andere Sahabi nicht hat. Verstehst du, was ich meine? Und einige Tabi'in, er hat nur bei diesem Sahabi gelernt. Und der andere Tabi'in hat nur bei diesem Sahabi gelernt. Du kannst nicht sagen, der Tabi'in hat Dings. Verstehst du? Und ich folge ihm bei jeder Angelegenheit. Das heißt, wenn die Sahabe eine Meinungsverschiedenheit haben, dann bleiben wir in diesen Meinungen und gehen wir nicht außerhalb. Wenn die Tabi'in, dann kann man nehmen und geben. Kann man diskutieren. Aber wer diskutiert? Nicht, dass jemand kommt, der wirft alle Aussagen und sagt, ich habe. Es passt mir nicht, diese Aussage. Verstehst du? Passt mein Kopf nicht. Das ist komplett falsch. Ja? Wir respektieren die Salaf, wir respektieren die Gelehrten der Tabi'in und Tabi'in und so und die Großen und Ahmed und Hamel und Imam. Aber wie gesagt, nicht, dass man sagt, nur die vier Schulen außerhalb nicht. Ja? Subhanallah, es gibt Ijma' al-Ulama und manchmal ein Gelehrter ist gegen den Ijma' von den Ulama. Verstehst du? Khalif, der sagt, yani, meiner Meinung, Alim natürlich, ist nicht wie die Gesamtheit, yani, die Mehrheit der Gelehrten bei diesem Thema. Und er bringt seine Beweise und wie gesagt, man diskutiert und man guckt. Verstehst du, okay? Also die Wahrheit in den vier Schulen, das ist ein großer Fehler. Verstehst du? Okay. Große Fehler natürlich. Die vier Stuhlen sind normale Menschen wie du und ich. Die Sahaba haben zwei Meinungen, du darfst nicht eine dritte Meinung dafür hinzufügen. Du darfst nicht. Du darfst nicht. Eins von beiden ist richtig. Also. Usul al-Fiqh wie Al-Waraqat von Juwayni und Rawdat al-Nadir von Ibn Qudama. Al-Fara'ad, die Erbrechnung. Erbrechnung ist sehr bekannt und sehr wichtig. Es gibt Al-Rahabiyya. Es gibt Al-Fawa'id al-Jalil. Fawa'id al-Jalil zum Beispiel von Sheikh Ibn Baz, auch von der zeitgenössischen. Tafsir und Grundlagen der Tafsir. Es gibt Tafsir von Ibn Kathir, es gibt Tafsir al-Mannan von Sheikh Abd al-Rahman Sa'di, der Sheikh von Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah. Es gibt Muqaddimah für Tafsir, Tafsir Grundlagen für Ibn Taymiyyah. Es gibt natürlich sehr viele Tafsir. Es gibt Jama' al-Ulu' al-Ahkam al-Quran von Qurtubi, es gibt Adhu al-Bayn von Shinqiti, es gibt Ahkam al-Quran von Ibn Arabi, es gibt von. Qurtubi ist. Al-Qurtubi. Ist es nicht 19. Jahrhundert oder so? Nein, aus Cordoba. Kennst du Cordoba? Ah, nee, es ist Qurtubi, das ist denke. Qurtubi ist Andalusien. Andalusien, Qurtubi ist jemand anderes, ne? Qurtubi. Nee, Sayyid Qutb oder sowas. Nein, Sayyid Qutb, achi, der ist zeitgenössisch. Sayyid Qutb ist kein Gelehrter. Okay. Sayyid Qutb bedarf sein, Bücher nicht lesen. Ist er nicht von. Nee, Sayyid Qutb, yani, erstmal ist kein Sheikh, ist kein Gelehrter. Das ist ein, wie sagen, ein Denker, ein islamischer Denker. Und das ist, sag ich mal, jetzt die Oberhauptquelle für die Muslimbrüderschaften. Mm. Ja. Und wie gesagt, yani, ich habe seinen Tafsir, er hat einen Tafsir gemacht, als er im Knast war. Heißt Fi Dhilal al-Quran, im Schatten des Korans. Heißt das. Und zwar, Sayyid Qutb ist ein, schreibt gut. Also arabisch-mäßig und Literatur ist sehr stark, aber wissenschaftliches Inhalt ist sehr fragwürdig. Er beleidigt einige Sahaba und er beschreibt zum Beispiel, yani, er handelt sich nicht nach den Grundlagen der Ulema. Yani, zum Beispiel, er beschreibt, er sagt, der Koran klingt wie eine schöne Musik. Verstehst du, was ich meine? Sag, das mag man nicht. Falsche Wort. Subhanallah, Allahs Wort, Al-Quran, du sagst, es klingt wie Musik, was haram ist, was diese Instrumente okay. Und Werke von Shaitan, zum Beispiel jetzt. Und viele andere Sachen, und er beschreibt yani, einige Propheten yani, mit unpassenden Beschreibungen und so weiter und so fort. Deswegen, yani. Und wie gesagt, auch der hat auch komische Aussagen, was Takfir angeht, Übertreibung von Takfir und so. Deswegen, yani, das ist auf keinen Fall empfehlenswert. Okay. Und das ist auch eine Quelle von einigen Gruppierungen, die nicht in Ordnung sind. Und wie gesagt, das ist kein Gelehrter, yani, damit man sagt, das ist nur ein, wie gesagt, ein Denker oder so. Muss man aufpassen, achi. Qurtubi, das ist, bezieht sich auf Cordoba. Okay. Cordoba von Andalusien. So, in Sira natürlich, gibt es einige Bücher, yani, die Hauptquellen, zum Beispiel Sirat ibn Hisham, ja. Und die Zusammenfassung von Sirat ibn Hisham, auch wiederum von Muhammad ibn Abdul-Wahhab, rahimahullah. Zad al-Ma'ad von Ibn al-Qayyim. Es gibt auch al-Rahiq al-Makhtum. Auch zeitgenössisch, sehr gut. Und so weiter. Danach, barakallahu fikum, noch ein. Ihr habt auch jetzt gesehen, zum Beispiel, was die Bereiche, die man studiert. Tawhid, beziehungsweise Aqidah, Hadith, Grundlagen der Hadith. Fiqh, Grundlagen von Fiqh. Tafsir, Grundlagen von Tafsir. Arabisch, Grammatik und so weiter und so fort. Sira. Sira ist die Lebensgeschichte. Die Lebensgeschichte des Professors. Warum kommt das so spät? Ja, einfach so. Also muss jetzt, ist keine Reihenfolge jetzt bei diesen Bereichen. Okay. Ja. Und Erbrechnung, obwohl das gehört zu Fiqh, aber wie gesagt, die Gelehrten, die haben das extra gemacht. Und arabische Zunge. Was heißt arabische Zunge? Arabische Zunge, yani, sich etwas mit arabischen Gedichten beschäftigen, besonders mit Al-Mu'allaqat Sab'a. Und das Werk von Al-Firuz Abadi durchlesen, Qamus. Yani ein Qamus ist ein Wörterbuch, der bekannt ist von arabischen Wörtern und Begriff vor allem die früheren. Und Mu'allaqat Sab'a, yani in der Jahiliyyah, achi, subhanallah, die waren bekannt yani, mit ihren Gedichten. Und die hatten 7 bekannten Gedichten gehabt, die haben das auf der Kaaba gemacht. Die Mekkaner von Mekka, die waren stolz auf diese 7 Mu'allaqat. Von den Gedichten, yani. Dass man auch sie liest, die Art und Weise und die Schönheit der Formulierung ist sehr gut. Sache. Yani, ihr seht, achi, wenn, um jemanden Alim zu nennen, manchmal sagt ja, wer ist ein Alim überhaupt? Wer sagt dir, dass Ibn Baz ist ein Alim? Zum Beispiel, jetzt kommt jemand, yani, der alles in Frage bringt. Aber du sagst ihm, Bruder, wir müssen die Ulema von. Du sagst, ja, wir sind die Ulema. Was sagt mir, dass er Alim ist? Du hast Palast gelehrt und so. Achi, du findest jemanden zum Beispiel, der 50 Jahre lang, 60 Jahre lang diese Sachen achi, auseinandergenommen hat. Im Fiqh, top. In Hadith, in Tafsir, in. Wirklich, yani, der besitzt diese Grundlagen und ist bekannt mit seinem Wissen seit 50, 60 Jahren. Dann kommt jemand, der nicht mal sich richtig putzen kann, wenn er Ruhe macht. Und er sagt, wer sagt mir, dass er Alim ist? Verstehst? Mhm. Hey, der Alemachi, der diese Sachen beherrscht, der diese Sachen studiert hat, seit mit seiner Kindheit mit Allahs Buch beschäftigt hat und mit der Sunna beschäftigt hat und er ist auch in der Lage, Fatawa zu geben. Derjenige, der die Fatawa gibt, ist jemand, der sich mit der Sachen auskennt. Das heißt, es ist auch falsch, wenn jemand zu mir kommt oder zu einem Bruder kommt und er fragt ihn über eine große Fatwa und so. Falsch. Du fragst jemanden, der diese Sachen durchgemacht hat. Ja, derjenige, der die Werkzeuge hat, um über diese Sachen zu reden. Oder eine entscheidende Sache für die Umma, achi. Verstehst du? Kommen eine Gruppe von Jugendlichen und die erklären die Khilafa, achi. Die sagen, wir sind eine Khilafa. Wer bist du, damit du erklärst, dass du ein Khilafa bist? Dass du ein Khalif bist? Und dass du die Leute als Murtadin erklärst? Und dass die abtrünnig sind? Und dass die Herrscher Kuffar sind? Und. Verstehst du? Du sagst, bringt uns nur einen von euch, der einen weißen Bart besitzt und der hat diese Sachen beherrscht. Weißt du, Bart, der sein Leben lang für sowas verbracht hat. Du findest niemanden, der diesen Leuten folgt, der diese Sachen beherrscht hat. Wir haben jemanden, der hat drei Jahre Diplom in der Islamischen Universität gemacht vom Fiqh und Hadith. Was mache ich mit Diplom 3, 4 Jahren oder 5 Jahren? Verstehst du, du machst Diplom in Bauingenieurwesen, 4 Jahren oder wie viel, bist du in der Lage, eine Skyline zu bauen? Alleine. Verstehst du, was ich meine? Nee. Subhanallah, geht nicht. Nach diesem Diplom bist du wirklich ein kleiner Zwerg. Du hilfst ein bisschen, du putzt das Büro von dem großen Ingenieur. Verstehst du, was ich meine? Du hilfst, du machst ein bisschen Zeichen und so. Aber nicht die großen Sachen. Verstehst du, was ich meine? Subhanallah. Deswegen, also diese Sachen, die sind für uns sehr hilfreich. Es muss nicht sein, dass wir jedes Bereich jetzt ausführlich machen, aber dass man einen allgemeinen Überblick hat, dass man weiß, was habe ich vor mir oder was haben die Ulema vor uns gemacht, damit die als Ulema bezeichnet werden. Ja? طيب. Und danach sagt der Sheikh Rahimahullah, Das Beispiel habe ich mir aufgeschrieben mit dem Ingenieur und dieses Skyline. Der Sheikh Rahimallah sagt, und so geht es weiter mit dem Erwerb des Wissens. So geht es weiter. Yani, wenn du das gemacht hast, natürlich heißt nicht, dass du fertig bist. Geht weiter. Die Gelehrte haben sich des Weiteren mit den großen Werken beschäftigt. Die Gelehrte haben sich des Weiteren mit den großen Werken beschäftigt. Wie Tariq ibn Jarir al-Tabari. Tariq al-Tabari zum Beispiel, wenn wir sagen zum Beispiel Tariq Geschichte, ja? Geschichte wie zum Beispiel Ibn Kathir, hat Al-Bidaya und Nihaya geschrieben. So, 5, 6, 7 Bände. Tabari heißt einen viel größeren Werk geschrieben. Al-Zahabi hat Tariq al-Islam, ich glaube, ich habe einmal das gesehen, 50 Band. Riesengroße Werk und so weiter und so fort. Und nachdem die Ulama sich mit diesen Sachen beschäftigt, oder Talib al-Ilm sich diese Sache erworben hat, beschäftigt man sich mit den großen Werken wie Tariq ibn Jarir al-Tabari oder Ibn Kathir, so wie ihre Koranauslegung, also ihre Tafsir. Von Tabari hat auch ein bekannter Tafsir und das ist auch die Hauptquelle von den Tafsir der Salaf. Sie konzentrieren sich auch mit den Büchern von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und seinen Schüler Ibn Qayyim, so wie die Bücher von den Gelehrten der Da'wah Najdiyah. Da'wah Najdiyah, yani Muhammad ibn Abdul Wahhab und seine Schüler und die Schüler von ihnen und so weiter und so fort. Ja? Und ihre Fatawa, besonders bezüglich Aqidah-Angelegenheiten. So, und so war ihre Zeit. Jetzt beschreibt er ein bisschen die Ulama während ihren Erwerb. Das gehört alles zu der Art und Weise von dem Erwerb. Mhm. Ja? So, und so war ihre Zeit. Auf jeden Fall, Shabab. So, dann sagt Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, und so war ihre Zeit. Und so war ihre Zeit. Voller Lernen und Bestreben, voller Sitzungen von Wissen, nach Fajr-Gebet bis zur Dhuha, danach eine Mittagspause kurz vor Dhuhr-Gebet. Es gab Unterrichte nach den 5 Pflichtgebeten. Die Gelehrte und ihre Schüler waren voller Anstand und Benehmen, gegenseitig respektvoll und folgten dabei, also beim Erwerb, die Spur der Salaf, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, und aus diesem Grund sind diese Menschen große Gelehrte geworden und haben einen hohen Rang erreicht. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Ja, wie gesagt, er beschreibt seine Umgebung und seine Ulema. So, und jetzt, sagt er, Rahimullah, lasst uns, das ist jetzt wie eine Art eine Nasih, lasst uns zu der Authentizität der Salaf beim Erlernen und Erwerb zurückkehren. Zu den authentischen Quellen und bekannten Werken. Lasst uns zurück zu diesen Quellen, ja, zu diesen authentischen Quellen und das Wissen nicht nur lesen und verstehen, sondern auch auswendig lernen. Einfach notieren, auswendig lernen und so. Der Hafiz Uthman ibn Khurrazad, gestorben im 282 nach der Hijra, sagte, der Schüler von Hadith benötigt 5 Eigenschaften. Wenn eine davon fehlt, dann entsteht eine Lücke bei diesem Schüler. Diese 5 Eigenschaften: Intelligenz, Religiosität, Genauigkeit beim Auswendiglernen, Beherrschen von der Wissenschaft und Vertrauenswürdigkeit. Kannst du die letzten 2 nochmal nennen? Beherrschen von der Wissenschaft, yani dass du die Sache, die du machst, beherrschst auch. Und Vertrauenswürdigkeit. Al-Imam al-Dhahabi kommentierte diese Aussage von Uthman ibn Khurrazad und sagte, jetzt al-Dhahabi kommentiert, er sagte, Vertrauenswürdigkeit gehört zur Religiosität. Und wir brauchen jetzt nicht die 2 gleichzeitig zu erwähnen, Vertrauenswürdigkeit gehört zur Religiosität. Genauigkeit gehört zum Beherrschen der Wissenschaft. Weil er hat gesagt, du brauchst Intelligenz, Religiosität, Genauigkeit beim Auswendiglernen, Beherrschen von der Wissenschaft und Vertrauenswürdigkeit. Al-Dhahabi sagte, Vertrauenswürdigkeit gehört zur Religiosität. Genauigkeit gehört zum Beherrschen der Wissenschaft. Deswegen müsste der Hafiz, also der Schüler des Hadiths oder der Gelehrte vom Hadith, tugendhaft sein, intelligent, sprachbegabt, schamhaft und Salafi sein. Ja? Es reicht ihm, guck mal, subhanallah, was der Wahhabi sagt über jemanden, der sagt, ich bin ein Hadith-Schüler. Es reicht ihm, dass er 200 Mujallad, das ist ein Mujallad. Das ist ein Mujallad. Es reicht ihm, dass er 200 Mujallad mit eigener Hand schreibt. 500 Mujallad von den bekannten Werken besitzt, beziehungsweise durcharbeitet und immer weiter Wissen erwirbt, ohne nachzulassen bis zum Tod mit einer reinen Absicht und voller Demut. Nur 200 Wälzer schreiben. So. Braucht man seine Zeit nicht zu verschwenden. Auf jeden Fall, 17 jetzt. 17, und das ist ja der letzte Punkt, inshallah subhanahu wa ta'ala, in unserem 2. Kapitel, was die Art und Weise vom Erwerb angeht. Das Wissen an erster Linie von den Gelehrten nehmen. Das Wissen an erster Linie von wem? Gelehrten. Gelehrten, Achi Hadith. Von Ulama. Nicht YouTube, Bruder, ich hab gehört, ich bin durcheinander. Achi, wallahi, ich weiß nicht mehr. Yani, jemand ist so verwirrt, Achi, von Leuten, die er gar nicht mal kennt. Mhm. Gestern beschreibt mir ein Bruder ein paar Hadith. Ich sage, Bruder, von wem hast du diese Hadith bekommen? Ja? Hadith, wo die schlimmsten Gelehrten sind diejenigen, die zu den Königen ja, gehen. Achi, subhanallah. Die Hälfte erstmal war schwach. Eine Hadith, Achi, Sheikh al-Abbas sagt, das ist sehr schwach. Mhm. Und einige sind erfunden. Ich sage, Bruder, was willst du damit? Derjenige, der dir diesen Sachen denkst, er hat ein Ziel. Yani, weil du das öfters mit diesen Sachen zu tun hast, du riechst. Wenn dir jemand sowas schickt, du riechst, dass er ein Ziel davon hat. Am Ende, die Ulama, die sind schlecht, die sind Heuchler, die sind so. Am Ende, Sheikh al-Albani ist Heuchler, Sheikh al-Babas, Sheikh al-Babas. Subhanallah, Achi. Yani, subhanallah, ich habe gesagt, Bruder, was willst du damit machen? Selbst wenn die authentisch sind, musst du gucken, was das bedeutet, wie du das auf der Realität projizierst. Das ist A und O, Achi. Yani, heißt nicht die Hadithe, die Vorzüglichkeit von Scham, bevor das dir jemand überzeugt, dass die Leute drüben auf der Haq sind. Da sagt ihr erstmal Scham und am Ende der Zeit werden die Leute auf der Wahrheit in Scham sein und die werden gegen Kuffar gehen. Danach sagt ja, diese Leute sind gut. Wer sagt, dass diese Hadithe zu diesen Leuten passen? Und wer sagt, dass diese Hadithe von den schlechten Gelehrten zu diesen Leuten passen? Mhm. Und so weiter, ja? So, Sheikh al-Bakr Abu Zayd rahimahullah sagt, das Wissen soll an erster Linie vom Ulama genommen werden und nicht nur von den Büchern. Yani, es geht jetzt darum, um jemanden, der wirklich auch von den Büchern nimmt. Nicht wie heute, weder Ulama noch Bücher. Ja? Nicht nur von Büchern. Die erste Methode ist eine verbundene Kette. Eine was? Eine verbundene Kette. Und die zweite ist ein Erwerb von einem Gegenstand. Am Endeffekt, yani, ist ein Gegenstand, nimmst du davon. Und wenn du von Ulama nimmst, das ist eine Kette, die du hast. Von dieser Alim. Und dieser Alim hat von seinem Sheikh gelernt bis zum Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein großer Unterschied. Wie sollen die dann gleich sein? Ob du von einer Kette nimmst oder von einem Gegenstand. Man müsste Kontakt zu den Gelehrten knüpfen und jede Gelegenheit nutzen. Sie können einem das Gelehrte besser erklären. Ja? Deswegen sagen die Ulama, nimm kein Wissen von einem Suhufi oder einem Mushafi. Nimm kein Wissen von einem Suhufi oder Mushafi. Suhufi ist derjenige, der sein Wissen von Suhuf nimmt, von Büchern. Er war noch nie bei einem Sheikh. Er war noch nie, nur Internet, nur Google, nur ein Buch, was weiß ich. Ich habe durchgemacht, ich habe alles gemacht, alleine. davon kannst du von ihm nicht profitieren. Wer hat gesagt, dass er das richtig verstanden hat? Ohne Ulama, ohne Erklärung kannst du das nicht. Mushaf wie jemand, der sein Koran nur vom Mushaf gelernt hat. Ohne dass ein Sheikh ihm seine Tajwid-Regeln erklärt hat. Du kannst nicht von ihm auch Koran lernen, weil er selber die Regeln nicht kennt. Ja, aber es ist was anderes, wenn man es nur korrigieren lässt, oder? Von einem Sheikh oder? Korrigieren lässt, dann hat sich erledigt. Ja. Verstehst du? Es geht um diese Korrektur. Also das hat Koran gelehrt. Es heißt nicht, dass du das Buch nicht verwenden darfst. Aber als Hauptquelle brauchst du einen Sheikh oder einen Lehrer. Okay. Darum geht's. Al-Awza'i, rahimahullah, sagt, einer von den Ulema al-Salaf, sagte, dieses Wissen war edel, indem die Schüler direkt von ihren Lehrer nahmen. Dieses Wissen war edel, als die Schüler direkt von ihrem Schuyuch das Wissen nahmen. Als das Wissen in Büchern niedergeschrieben wurde, betraten es Leute, die dazu nicht gehören. Habt ihr diese Sache verstanden? Wenn jeder da dran kommt. Jeder kann sagen, jeder sagt Majmu' al-Fatawa. Er nimmt, er macht auf, ja, so Sheikh Islam sagt, und er sagt, Sheikh Islam sagt. Es kann sein, dass nicht seine Aussage. Es ist sehr weit verbreitet, dass Sheikh Islam, bevor dass er eine Aussage widerlegt, er bringt die Aussage und er erklärt sie ausführlich und dann macht das eine Widerlegung. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Manchmal, yani, sagt Sheikh Islam, Taymiyyah kennt der Madhab und die Schule von den Gegnern mehr als der Gegner selbst. Er erklärt ihm seine Aussage richtig und danach tut er das widerlegen. Diese Erklärung kann 20 Seiten nehmen. Wenn du Sheikh Islam nicht kennst und seine Bücher und machst auf und du liest, okay, Sheikh Islam sagt so und so. Es kann sein, dass genau das Gegenteil er glaubt daran. Das ist die Aussage von seinem Gegner. Verstehst du, was ich meine? Genauso, yani, derjenige, der nur kommt direkt und springt in den Büchern von den Ulama. So, und eine letzte Bemerkung, wenn ein Alim, wenn ein Gelehrter Überlieferungen berichtet, ist es für ihn, trotz seines starken Gedächtnis, sicherer, von einem überprüften Buch zu überliefern. Es ist auch natürlich, yani, bedeutet nicht, yani, wenn jemand sagt, auswendig lernen Ulema, dass man, wie gesagt, die Bücher nicht benutzt. Nicht benutzt, natürlich, man braucht die Bücher, man braucht diese Werke. Und genau hier wie diesem Beispiel, diese Bemerkung, viele Ulama, wenn die berichten, die haben ihre Bücher vor ihnen, damit die auch sicherer sind bei der Überlieferung. Mhm. Ja? Das ist auch eine sehr wichtige Angelegenheit. Also als Zusammenfassung, Shabab Barakallahu Fikum. Yani, wir haben gesehen, dass man bei dem Erwerb den Ulama folgen muss und mit zusammengefassten dünnen Bücher oder Heften anfängt und nicht voreilig sein und diese Zusammenfassung bei einem vertrauenswürdigen Sheikh durcharbeitet und nicht mal da, mal dort lernen, nützliche Anmerkungen und wichtige Grundregeln immer notieren, sich immer anstrengen und Mühe geben und große Bücher nehmen, erst wenn man die Basis oder die Fundamente ausführlich gemacht hat. Ja? Und das ist auch eine koranische Methode, wie gesagt, dass man nach und nach lernt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat, bezüglich der Offenbarung. Und wir haben auch gesehen, die Hauptbereiche, worüber man sich Wissen aneignen muss, yani Tawhid, Hadith, Usul, Hadith, Fiqh, Usul, Fiqh, Arabisch und Tafsir und so weiter und so fort. Und dann, wenn man die Grundlagen hat, kann man sagen, ich möchte jetzt mich bei diesem Thema oder bei diesem Bereich spezialisieren, so gesagt. Ja? Und A und O von Ulama, von vertrauenswürdigen Leuten zu lernen und nicht von egal welcher Person, von egal welcher Quelle, ja, oder jemand, der nicht die richtigen Grundlagen hat und du sagst, ja, er ist bekannt. Solange er den Weg von der Salaf nicht folgt, der Koran und Sunnah mit den Verständnissen von der Salaf, dann ist das erstmal ein Hindernis. Ein Hindernis, das man von ihm nicht nimmt. Das ist sehr natürlich. Es gibt große Namen, die Gelehrten bezeichnen sind, aber die sind nicht auf dem Manhaj der Salaf. Yani, die folgen irgendwelche Richtung von der Nachtzügler. Es gibt sehr, sehr große bekannte Namen in der islamischen Welt, aber von ihnen gibt es immer Abweichungen in bestimmten Bereichen. Deswegen muss man aufpassen, yani, nicht bekannt zu sein, heißt automatisch, dass es eine vertrauenswürdige Quelle ist. Das ist sehr wichtig, Shabab. Und nicht immer mit jedem Wind stoßt, folgt man auch. Kommt dieses Buch, ich lese, ja, also klingt schön, ich finde nichts Falsches, obwohl das der Verfasser von dem ist eine gefährliche Person ist, zum Beispiel. Ja, ja, also das war's bezüglich unserem zweiten Kapitel. von Hilya Tarif al-Ilm, die Art und Weise von der Suche oder Aneignung. Alhamdulillah, wir sind fertig. Nächstes Kapitel wäre Anstandsregel gegenüber seinem Lehrer bzw. dem Sheikh. Und danach die Anstandsregel der Kameradschaft. Und danach die Anstandsregel der Schüler während sein wissenschaftliches Leben. Das ist der wichtigste Teil und der größte Teil von unserer Hilya Tarif al-Ilm. Das wäre dann Kapitel Nummer 5. Werden wir inshallah auch ausführlich machen. Habt ihr noch Fragen bezüglich des Themas von heute oder allgemein? Ja. Wir haben noch 5 Minuten, inshallah. Wenn man jemandem jetzt einen Ratschlag geben will, dass er vertrauenswürdigen Schüler folgen soll, ja, und er hat keine Ahnung, genauso wie ich zumindest, wenn ich andere auf mein Niveau reduzieren, wie sagst du, wer vertrauenswürdig ist und wer nicht? Jemand, der zum Beispiel das nicht kennt, diese Schuyuch, den man so in unserem Mainstream folgt, so Sheikh Uthaymeen, der kennt die nicht. Ich habe Leute gefragt, die kennen die gar nicht. Ich habe genannt, Sheikh Jibreen kenne ich nicht. Sheikh Uthaymeen noch nie gehört. Albani, Wallah, hab ich nicht gehört. Und wie willst du denn sagen, wen du folgen sollst? Weil die haben dann ihre Hodjas, die haben den und die haben den. Guck mal, Achi, erstmal muss, bevor dass du Namen gibst, musst du erstmal die Grundlagen ebnen oder einebnen. Das heißt, bei diesen Leuten musst du bei ihm erstmal fest verankern, wie das man auf Deutsch sagt, dass du erstmal bei jedem Bereich musst du dich zu den Fachleuten. Sag ihm erstmal eine Einleitung. Sag ihm, Bruder, genauso wie wenn du krank, du fragst, wer ist der gute Arzt? Wenn du ein Haus kaufen möchtest, brauchst du einen, was weiß ich, wenn du dein Auto reparieren möchtest, brauchst du einen Mechaniker. Du gehst nicht zu einem Metzger. Verstehst du, was ich meine? Du sagst, ja, wie soll ich wissen, dass er ein Mechaniker ist? Dann fragen. Verstehst du, was ich meine? Fragen, nicht einer, nicht zwei, fragen bist du, yani, diese Dings. Und es gibt Grundlagen. Ein Mechaniker, der hat einen Schein, dass er Mechaniker ist. Der ist bekannt mit seinen Dings. Du kannst mir nicht sagen, wie kann ich wissen, dass Mercedes eine gute Marke ist. Verstehst du, was ich meine? Genauso wie man sagt, wer sagt mir, dass Sheikh al-Albani ein Hadith-Gelehrter ist. Verstehst du, was ich meine? Yani, das ist eine klare Sache, eine klare Angelegenheit. Das heißt, erstmal jedem erklären, dass man sich für die Fachleuten wenden soll. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns und wendet euch an den Fachleuten, wenn ihr unwissend seid. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt dir, sag ihm, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, wenn du keine Ahnung hast, bewende dich an den Fachleuten. Genauso Fachleuten in der Religion gibt es, Fachleuten im Hadith, im Fiqh, in Aqida und so weiter und so fort. Dann kommen wir zu spezifisch, Achi Nawis, dass du mir sagst, Sheikh so und so und so. Wir brauchen nicht die Personen, die Leute an bestimmten Menschen zu binden. Erstmal am Anfang. Erstmal ihm erklären, dass man die Ulama in der Allgemeinheit der Salaf folgen soll, weil die einen den Weg des Propheten haben. Und du erklärst ihm, welche vertrauenswürdige Ulama sie sind. Welche sind sie? Diejenigen, die Qala Allah, Qala Rasul folgen, die Quran und Sunnah folgen, mit der Methodik von den Salaf. Wenn er das verstanden hat, dann ist es einfach, dass du ihm sagst, Sheikh XY oder Sheikh Z, weil wir sind nicht wie die Sufi oder wie die Shia. Die sagen, unsere Imame sind fehlerfrei und die sollen blind gefolgt werden und so weiter und so fort. Verstehst du, was ich meine? Yani, wir folgen die Ulama, weil die Ulama sich mit den Beweisen auskennen. Verstehst du? Einige Angelegenheiten hat Sheikh al-Albani Fehler gemacht und die Ulama haben ihn korrigiert. Sheikh bin Baz, Sheikh al-Uthaymeen und jeder andere. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, es ist nicht, gehört nicht zu Weisheit, dass du zu einem richtig unwissenden Menschen gehst und du sagst ihm, du sollst XY folgen, wenn du gerettet willst. Mhm. Verstehst du? Das ist nicht, muss man erstmal schrittweise erklären und so weiter und so fort. Wenn er diese Sachen verstanden hat, er selber wird zu dir kommen und sagt dir, welche Gelehrten schlägst du mir vor? Wen soll ich folgen? Wenn er wirklich diese Grundlagen bei ihm klar sind. Wenn er keine Grundlagen hat, dann kannst du bis übermorgen erklären, du sagst dem Sheikh bin Baz, er geht zu deinem Hajj, das ist Wahhabi, das ist was weiß ich. Er sagt, ja, siehst du, das ist falsch. Verstehst du? Deswegen muss man erstmal einen Maßstab ihm geben. Und mit diesem Maßstab kann er sein Hujja messen, kann er jede andere Aussage oder andere Person messen. Verstehst du? Weil wie gesagt, wir rufen nicht dazu auf, Menschen blind zu folgen, wir rufen zu den authentischen Maßstab zu folgen. Wabah. Naam. Taib. genau 10:02 dann sagen wir Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik und bis nächsten Mal inshaAllah subhanahu wa ta'ala.